ein Spiel zu zweit und das heißt er und sie. Denn sie kann ohne ihn nicht sein und er nicht ohne sie. Die Liebe ist ein Spiel zu zweit und das heißt ich und du. Das lernt man fast von ganz allein und Herz ist stets dazu. Die Regeln gehen von Mund zu Mund. Die Regeln sind nicht ungesund. Die Liebe ist ein Spiel zu zweit, man spielt's gelegentlich. Denn er kann ohne sie nicht sein und ich nicht ohne dich.